der verurteilte wird vom Arzt des Ortes an einem Baum gebunden. Das Herz des Verurteilten wird mit einem empfindlichen Gerät abgehört. Daraufhin wird der Rhythmus an Tamtam-Spieler weitergegeben. 3 Tage lang wird der Rhythmus mit ansteigender Lautstärke weitergespielt. Dann, an seinem Höhepunkt, wird der Laut plötzlich gestoppt und der Verurteilte erliegt ebenso plötzlich einem Herzschlag. Die Herkunft dieser Maschine lässt sich nach China verfolgen, wo sie bekannt war als Geheimnis der goldenen Blüte. Weiterhin finden wir sie bei den Kuanas auf Hawaii. Ebenso lassen sich Spuren ihrer Kenntnis und Verwendung bei alten nord- und südamerikanischen Indianern finden, wie auch bei afrikanischen und mittelöstlichen Zivilisationen, insbesondere in Ägypten und Persien und natürlich bei mittelalterlichen Alchemisten und ihnen nahestehenden Gruppen. Then you forget. Wir Bakonen glauben, dass die Menschheit in Teams oder Mannschaften organisiert ist. Um Gottes Wille zu vollbringen, ohne jemals herauszufinden, was sie tun, eine solche Mannschaft wird von Bakonen Karas genannt. Ihre Abteilung? Imports for another reality. Ich könnte schwören, ich rieche frisch gemähtes Gras. Das Unglaubliche ist die natürliche Klangwiedergabe. Alles geschieht hier in deinem Zimmer. Ja, meistens hört es sich an, als käme der Klang gar nicht aus dem Lautsprecher. Ich stelle sie an und fühle mich wohl. So einfach ist das. Ich schalte sie an, wenn ich mich einsam und deprimiert fühle. Und jedes Mal höre ich etwas ganz anderes. Ein surreales Erlebnis. Fremdartige Harmonien und eine Art andere Realität entwickeln sich zu einer neuen Wahrnehmung der Realität. Freunde von mir kamen vorbei und wir setzten uns hin und hörten stundenlang nichts anderes. Bezeichnung lautet... Die Antwort musste lauten. Unser Fenster nach ich war raus. Fest davon überzeugt, dass sich die gesamte Menschheit mit dem drohenden Weltuntergang beschäftigen würde. Um die Wahnvorstellungen eines Menschen zu tilgen, muss man ein Vakuum schaffen. Es ist normal, die Wahnvorstellungen einer Gesellschaft zu teilen. Aber es ist abnormal, private Wahnvorstellungen zu entwickeln. Gut formuliert. Und das entnehmt ihr alles aus den Fernsehsendungen? Übermorgen werden alle Sendungen so sein wie diese. Genau das wollen wir mit dieser Sendung verhindern. Die Feinde dieser Sendungen argumentieren folgendermaßen. Wir sind nicht mit uns zufrieden. Eigentlich sind wir mehr unbefriedigt über uns selbst als über die Welt. Wir haben das Gefühl, dass es für uns viel nötiger ist, von unseren Mängeln loszukommen. Im Widerspruch allerdings zu jenem Bewusstsein, das Maschine Nummer 9 voraussetzt. Um es allen klar zu machen, Maschine Nummer 9 existiert. Selbst wenn sie nicht existieren würde, sind wir längst im Besitz aller Bauteile, aus denen sie besteht. Jedes Bauteil oder Element stellt eine Verbindung dar von konkreten und zugleich möglichen Beziehungen. Es sind Werkzeuge verwendbar für beliebige Arbeiten innerhalb einer Schaltung. Und als ich schließlich aufwachte, fand ich im ersten Stock des Gebäudes ein Schlagzeug und benutzte es für meine Wut, die so groß war, und schlug drauf los. Ich möchte Ihre Ängste kennenlernen. Unsinn, ich habe keine. Sie gehören offenbar zu der Sorte, die es weit bringt. Essen Sie Ihren Salat, das wird Ihnen helfen. Woher haben Sie gewusst, dass ich Angst habe? Das Leben hier unten bringt es mit sich, dass man früher oder später Angst bekommt. Hier hat jeder Angst, ich brauchte nur zu warten, bis Ihnen das ebenfalls klar geworden war. Es hält sich jetzt, sobald die Angst da ist, hört die Vernunft auf, werde ich ein Versager sein. Es sind immer wieder Versager dabei, beantworten Sie jetzt meine Frage, wer sind Sie? Sind es gefährliche Leute, die Versager? Manchmal unter jeder Angst verbirgt sich Gewalttätigkeit. Gehen Sie, ich weiß, Sie müssen sich wieder um Ihre Familie kümmern. Das Ganze ist nur eine Übung. Ihre Angst macht Sie nicht nur blind, sondern auch taub. Das stimmt nicht, es sieht nur so aus. Sie gehören offenbar zu der Sorte, vorne rechts, dritte Reihe. Ich habe einen Vorschlag, er wird Ihnen nicht gefallen. Sie werden Angst davor haben, Sie werden sich eine Ausrede suchen. Wir haben noch ein anderes Problem zu lösen. Jede Wirkung ist die Ursache einer anderen Wirkung. Die subjektive Auswahl eines solchen kausalen Paares ist nichts anderes als die Wirkung einer Ursache. Sagen Sie, ich verstehe noch nicht so richtig, was Sie mit dieser Maschine meinen. Ist das denn eine richtige Maschine? Eine Nähmaschine. Was heißt das, eine Nähmaschine? Eine Bohrmaschine. Können Sie das nicht etwas klarer ausdrücken? Eine Druckmaschine. Ich glaube, Sie machen sich über mich lustig. Eine Dampfmaschine. Ach, lecken Sie mich doch am Arsch. Eine Höllenmaschine. Lassen Sie mich endlich in Ruhe. Die Europäer leben in Kästen, deren Löcher sie beim Hineingehen Eingang und beim Herausgehen Ausgang nehmen. Sie müssen lernen, dass Häuser nur aus Türen bestehen, die aus dem Haus nicht hinaus, sondern hereinführen und niemals ins Freie. Der ganze Stamm lacht auf eine akustisch niemals wahrnehmbare Weise. Innerhalb der gegenwärtigen nachkolumbischen Literatur finden wir Maschine Nummer 9 auf folgende Weise als Berg beschrieben. Ängstlich überschritten sie die Schwelle. Sie standen in einem Korridor. Die Luft knisterte vor Elektrizität. Sie wagten sich ins Innere und sie begannen zu lärmen. Dieser Berg hatte keine Ähnlichkeit mit denen der Geschichte, denn er enthielt keine Erinnerungen. Nur Erklärungen, die elektronisch gespeichert waren und durch Induktion auf das menschliche Gehirn ansprachen. Andere Autoren behaupten, dass es sich niemals um einen Berg, sondern um sogenannte Eintrittstüren handelt, wie man sie überall finden könne und die von verschiedenem Aussehen sind. Ihre These zu Maschine Nummer 9 lautet: Wo gestern noch keine Tür war, befand sich schon immer eine. Wo gestern noch befand sich schon immer eine. Es gibt wieder andere, die behaupten, dass es sich nicht um Türen handle, sondern um Flüsse, die man mit Hilfe einer anderen Maschine überqueren könne. Das Verhältnis Radio-Muskelkraft. Das Heulen des Hundes antwortet dem Heulen des Windes. Sie hören wieder von sich selbst. Sicherlich gibt es dort, ach, so herrliche Dinge zu sehen. Tun wir doch so, als ob aus dem Glas ein weicher Schleier geworden wäre, dass man hindurchsteigen könnte. Aber es wird ja tatsächlich zu einer Art Nebel. Da kann man ja mit Leichtigkeit durch. Und während sie das sagte, war sie schon auf dem Kaminsims. Sie wusste selbst nicht wie. Und wirklich schmolz das Glas dahin, ganz wie ein heller, silbriger Nebel.